Podcast. Ja. Podcast. Hey there and welcome. My name is Pete and today we complete another episode of Das Schaumbad. On the other side of the table, dearest of all my friends, Jean-Paul Prüm. Hallöchen. Hi. Hi, grüß dich. Wer es gecheckt hat, wo das herkommt, ist cool, beziehungsweise okay. Sehr uncool. Okay, dann lass mal das einfach mal so stehen und klären das mit auf. Wie fandst du, also du hast es noch nicht gehört, aber ich habe dir auch diesen Monat wieder ein neues Intro gebastelt. Ja, alle haben es schon gehört, gerade. Nur alle kennen nicht. Außer du. Das ist die verrückte Podcast-Welt. Beschissene, asynchrone Podcast-Welt. Aber wir machen dann, glaube ich, auch tatsächlich in der letzten Folge des Jahres, hören wir uns mal alle an und dann darfst du dich entscheiden. Ja, mit Audiokommentar hören wir die dann an. Ja. Geil. Ja. Grüß dich, Peter vom Schaumbad. Hallo, hallo. Du, ich dachte heute, ich bin tatsächlich diese Woche schlecht gelaunt. Ja? Ja. Ich mache die Weltpolitik und fertig diese Woche. Wirklich. Ja, warum? Ja. Weil so viel zusammenkommt. Du hast aber Baden-Württemberg nimmt doch 50 Flüchtlinge auf. Ja, die Sache hat heute nämlich fast den Boden ausgeschlagen, also die letzten Tage schon. Aber ich war dummerweise auf sozialen Netzwerken und habe unter Artikeln zu Moria Kommentare gelesen. Und Mordor, seitdem ist meinst du? Mordor. Ja. Mordor, nicht Moria. Ja, jedenfalls habe ich da Kommentare gelesen. Hätte auch ein lustiger rechter Scherz schon wieder sein können von diesen Kommentaren, die da so drunter stehen. Ja, geht in die rechte Ecke. Genau. Ja, jedenfalls, obwohl, ich glaube, vergleichend wert ist es, weil Mordor ist ja auch kein Ort, wo du sein möchtest, von daher. Ja, Moria und Mordor ist beides nicht so cool. Jedenfalls haben mich die Nachrichten aus Moria schon schlecht gelaunt gemacht, wie die EU und wieder unser Heimatkanzler Seehofer einfach mal 3 Tage die humanitäre Notlage ghostet. Er ghostet einfach eine humanitäre Notlage, weil er sagt, muss ich noch mit der EU klären und sitzt wahrscheinlich in seinem Eisenbahnkeller. Und nee, in seinem Turm mit so einem großen brennenden Auge drauf. Ja, wahrscheinlich, ja. Da sitzt er. Ja, Horst, der dunkle Zauberer. Jedenfalls, Moria hat mich schon schlecht gelaunt gemacht. Die Kommentare unter zum Beispiel der Stuttgarter Zeitung war ein Artikel, der die Mehrheit der Deutschen, also eine große Mehrheit der Deutschen, dafür ist natürlich jetzt Flüchtlinge aufzunehmen. Und mein Lieblingskommentar drunter war, also neben diesen ganzen vielen echt saudummen rechten Kommentaren war, also ich wurde nicht gefragt. Ich glaube nicht, dass das die Mehrheit der Deutschen ist. Dann würde diese Umfrage ganz anders aussehen. Dann wäre er nämlich gefragt worden. Da hat jemand einfach repräsentative Umfragen nicht verstanden, hat dann aber sehr viel rumgestänkert. Mal abgesehen davon, dass du in jedem zweiten Post liest, ja, wenn die ihr Lager selbst abfackeln, dann holen wir uns die Brandstifter noch in Land, wo du wirklich einfach nur noch ausrasten möchtest. Mal abgesehen davon, dass ja dieses Lager, bevor es abgefackelt wurde, keine Wohlfühloase war. Naja, deswegen meine schlechte Laune. Deswegen bin ich auch froh, dass wir heute eigentlich aufnehmen, weil ich habe mich tatsächlich auch noch über Weißrussland, über Putin, über Trump, über, was hatten wir denn noch alles diese Woche? Kalifornien brennt. Dass irgendwie wie 2015 die Flüchtlingskrise, obwohl das eigentlich auch der falsche Begriff ist, aber 2015 die dummen rechten Diskussionen schwappen jetzt noch in unser Corona-Jahr 2020. Jetzt haben wir alles zusammen. Ja, jetzt wird es richtig cool. Jetzt ist 2020 vielleicht auch doch nicht mehr ganz egal, weil einfach zu dem Jahr passt. Also es ist relativ alles kacke. Alles, worüber du dich aufgeregt hast, früher ist wieder da, plus Corona. Eine Pandemie. Ja. Ja. Ja, ist doch okay. Also, genau. Es ist natürlich nicht okay. Aber ich glaube, jetzt ohne despektierlich klingen zu wollen, diese Moria-Nummer ist in der Woche wieder kein Thema mehr. Nee, aber die Lösung ist noch nicht da. Nee, das auf keinen Fall. Ja. Ich meine, das ist ja immer mal wieder Thema, diese griechischen Inseln oder italienischen mit Lagern drauf. Aber die sind dann auch immer recht schnell wieder weg. Also ich glaube so 2015, wie das Thema da behandelt wurde, so wird es dieses Jahr nicht nochmal, weiß ich nicht. Also im Endeffekt kann man dem Ganzen wünschen, dass die Moria-Situation einfach gelöst wird und dass das in den Medien gar nicht so vertreten ist, dann muss man auch nicht ständig AfD-Nasen sehen, die diese Situation mit dummen Kommentaren kommentieren. Ja, die müssten sich doch eigentlich total freuen, dass nur so, dass die EU nur so wenig aufnehmen will. Ja, ja, aber man muss ja auch Stimmen fangen. Ja, genau, also, die wollen die Stimmen von denen haben. Also nur nochmal, um zusammenzufassen, wenn sogar schon CDU und CSU-Politiker, wenn dich Markus Söder versucht anzurufen als Horst Seehofer und die humanitäre Lage erkannt hat, also wenn Markus Söder... Das war der Fall. Söder hat auch schon gesagt, Bayern würde Flüchtlinge aufnehmen. 69 Stück vielleicht? Ja. Aber immerhin. Also ja. Besser als Ghosten wie... Also ich möchte jetzt nicht Markus Söder loben, aber unser Horstel war diese Woche nochmal groß. Es waren noch 69, genau. Die Horst, die damals so fröhlich abgeschoben hat, an seinem 69. Ja. Geburtstag. Ja. Ja. Vielleicht kann Bayern jetzt wieder 68 aufnehmen. Das nee, oder 70 einfach, um Horst so einen Mittelfinger. Weißt du, stimmt. Der eine Geflüchtete ist dann der Mittelfinger-Geflüchtete an Horst genau. Seehofer. Ja, und naja. Horst ist ja jetzt auch Berliner. Horst ist jetzt auch Berliner, ja. Horst ist ja Berliner und kein Bayer mehr. Deswegen kann er auch alles ghosten, weil Berliner sind ganz stark im Ghosten. Ja. Ja. Habe ich nur mal gelesen im Blog. Ja. Im Blog, okay. Ja. Du liest Blogs. Ja, im Ghost-Blog. Ghost-Blog also, Berlin. Ghost-Blog, ja. Der Problem ist, beim Ghost-Blog, da gibt es keine Kommentarfunktion natürlich. Weil das ist der Traum. Die Blog-Einträge werden auch... zusammenfassend möchte ich eigentlich auch zu dieser ganzen Kiste. Ja. Besonders schlecht gelaunt hat mich dann die Dummheit, die mir wieder aus sozialen Netzwerken entgegengeschwappt ist. Und ich habe mich am Anfang der Woche auch noch über Instagram und Co. aufgeregt, wie wenig Demut mittlerweile wieder deutsche Prominente und auch Comedians haben, weil sie jetzt wieder so dieses typische Tour-Life, also auch Leute, die ich gut finde, wie Benjamin von Stuckart-Barre oder Lars Eidinger oder so, posten immer ihre Hotelzimmer wieder oder Fahrten im Auto. Hazel Brugger hat tatsächlich ein Foto mit einem Freund gepostet, wo sie gesagt hat, lieber den Virus von einem Freund bekommen als von einem Arschloch. Und dann so, also so ein bisschen Demut in sozialen Netzwerken oder einfach abschalten. Ich bin mittlerweile dafür. Soll jeder einen Podcast machen, da kann nichts kommentiert werden. Genau, das ist das beste Format. Kein Rückkanal, ja. Deshalb machen wir den Scheiß. Ja, ihr hört uns vielleicht und regt euch auf, aber dann hört ihr uns auch nie wieder. Oder ihr hört uns, um euch aufzuregen, aber ihr habt die freie Wahl und gibt nicht dieses Rauschen der sozialen Medien drumherum. Ja. Genau, ja. So, jetzt habe ich mich aus. Ich musste heute mal mit der Folge... Damit kein Problem, geht es dir jetzt besser? Ja, jetzt geht es mir schon besser und ich habe mir tatsächlich ein Gute-Laune-Thema mitgebracht. Ja, ja. Bitte. Donald Trump. Immer gut, ja. Ja, da kann man sich ja auch viel drüber aufregen, aber ich bin tatsächlich nochmal über eine Geschichte gestolpert, die schon wieder so gut ist, dass sie einfach auch Spaß macht. Also es gibt so Donald-Trump-Momente, die einfach gut sind. Und zwar letztes Jahr war er in Dänemark eingeladen. Er hat vorher großes Tamtam gemacht, dass er militärische Ehren will und so weiter, wenn er als Präsident kommt. Das haben die Engländer ihm ja erst verweigert gehabt. Und dann kam Trump aber auf die Idee, ey, ich könnte ja Grönland kaufen. Und Grönland gehört ja zu Dänemark. Mhm. Und daraufhin hat Trump tatsächlich von Dänemark die Absage bekommen. Dass er bitte nicht zu Besuch kommen soll? Oder dass er kein militärisches Ehren... Nee, also Dänemark war cool und die Einladung ist stehen geblieben. Aber sie haben halt gesagt, wir verkaufen dir Grönland nicht. Woraufhin er dann tatsächlich seinen Staatsbesuch abgesagt hat und total beleidigt war und auch beleidigt getwittert hat und so weiter. Das ist voll geil, ja. Er ist beleidigt, weil er ein Land gefragt hat, einen verbündeten NATO-Partner, glaube ich, Dänemark. Ja. Ob sie ihm nicht irgendwie ein Millionen Quadratkilometer großes Land verkaufen würden. Und die haben Nein gesagt. Und deshalb ist er beleidigt. Da war er beleidigt und hat den Staatsbesuch abgesagt. Große fucking Überraschung, dass sie ihn nicht verkaufen wollen. Ja, verrückt, gell? Also, da wäre ich aber auch sauer. Weil er hat dann nachher noch gesagt, der Deal wäre für beide Seiten richtig gut gewesen, wenn er zustande gekommen wäre. Was? Sind da irgendwelche Zahlen bekannt oder wird da irgendwas gemutmaßt? Ja, könnte man mal recherchieren. Aber die Geschichte fiel mir nochmal ein. Donald Trump halt einfach denkt, oh Mensch, die Dänen, die haben ja dieses Grönland. Kaufe ich. Keine Ahnung. Liegt, also der wahrscheinlich hat er so auf eine Karte geguckt und da ist ja auch diese Verzerrung im Norden oder so und hat es für noch viel größer gehalten. nördliche Staaten auf einer Weltkarte sind ja überproportional groß. Ja, ja. Und deswegen hat er vielleicht für noch größer gehalten und hat gedacht, geil, da machen wir ein geiles Skiresort hin oder so. Und ist ja auch näher an Amerika als an Dänemark, ja, oder? Ja. Also zumindest sieht es auf der Karte so aus. Ich denke schon, ja. Ja, und wollte der das wirklich kaufen? Also, dass es US-Territorium ja, dann ist? Oder wollte der da Länder, also nee, was er, weiß ich? Er wollte als Baugrund. Also er wollte das nicht als Donald Trump Immobilien-Trump, ja, sondern als Donald Trump Immobilienpräsident. Immobilienpräsident. Einfach ein ganzes Land, also eine Insel, einfach eine sehr große Insel einfach die, kaufen. Die Insel ist ja doch so groß wie Europa, oder? Also es ist ja, also Grönland ein enormer ist Oschi. Groß, auf jeden Fall, ja. Ungefähr so groß wie mein Penis. Ja. Ein Teil deines Penises. Ja, ich wollte ja mal kurz die Kurve Penis wieder sagen, kriegen ja, und Penis sagen, ja. Ja, aber ja, so ein kleines Königreich und dessen große Insel haben etwas gewagt. Sie haben auf die eigene Souveränität hingewiesen und klargemacht, Grönland steht nicht zum Verkauf. Da haben sie echt mal was gewagt. Der Artikel von 2019. Da haben sie echt was gewagt. Ja. Für Trump, so schreibt er es, ist das nun der Grund genug, den Staatsbesuch abzusagen. Die Äußerungen von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen, dass ein Verkauf der Insel absurd sei, bezeichnete Trump als unangebracht und nicht schön. Das ist immer das Beste, bei, wenn Statements von Trump übersetzt werden ja, auf Deutsch. Ja, ja. Es ist nicht schön, es ist sehr schön, es ist ja schön, schön. Seine, schön. Die zentrale Vokabel von Donald Trump ja in Deutsch übersetzt, schön. Schön. We had two beautiful world wars. Beautiful world wars. Beautiful island that's not beautiful. Ja, er hat ja nicht so einen großen Wortschatz, der wurde ja tatsächlich untersucht. Ja, hat mich gut gelaunt gemacht, die Trump-Geschichte. Ja, ja, jetzt habe ich noch einen Content. Trump ist immer für gute Laune da. Der gute Laune-Content überhaupt, Tommy Gottschalk. Ja, endlich wieder. Ich habe ein kleines Tommy Gottschalk-Quiz für dich vorbereitet und zwar nur eine Frage. Ganz kurz, lebt Thomas Gottschalk noch? Ja. Okay. Er macht ja Werbung für Hörgeräte. Das hat mir ja, ich ja kann ja... Achso, Nachträge, Postmortem. Postmortem jetzt veröffentlicht worden ja sein. Wie ist Tommys zweiter Vorname? Thomas Klaus Gottschalk. Nee, du darfst dreimal. Thomas. Ich gebe dir vielleicht auch noch nachher einen Tipp. Clemens. Nee. Auch nicht, komisch. Nee, jetzt gebe ich dir einen Tipp. Ja. Ein Bundespräsident hatte den gleichen Vornamen. Ja. Puh. Carsten? Nee. Horst. Thomas Johannes Gottschalk. Johannes, ja, klar. Gut, ich hätte auch Johannes B. Kerner anspielen können. TJ, oder so, aber, ja, kennt man. TJ Gottschi, ja. Da aber auch nur, damit wir Tommy Gottschalk-Content haben, weil ich finde, Tommy Gottschalk... Das war das ganze Quiz. Ich dachte, es kommen ja 12 Fragen und danach nee, so eine Auswertung. Nee, nee, du nee, bist der größte Thomas Gottschalk-Fan oder du bist ein mittlerer nee, Thomas Gottschalk. Du bist gar kein Thomas Gottschalk-Fan. Ich weiß nicht mal seinen zweiten Namen. Aber ich finde, Thomas Gottschalk ist der neue Hitler. Also zumindest für unseren Podcast. Thematisch, ja. Ja, wir reden jetzt einfach immer, in jeder Folge kommt halt Gottschalk vor. Statt Hitler. Ja, ja, wir gehen mit der Zeit. Ja. Der nächste Hitler, sagt man ja auch, war Thomas Gottschalk. Ja, wegen Namen will ich noch ein paar Sachen auflösen auch. Was heißt ja, auflösen? Vom Bekanntheitsgrad in Deutschland stimmt das sogar. Deswegen. Gottschalk, also du musst halt immer nur den richtigen Kontext setzen. Also der nächste Hitler war Thomas Gottschalk in der nationalen Bekanntheit einfach. Ja. Glaubst du eigentlich, dass im Dritten Reich, nur kurz, werden ja immer diese Parameter, ob die damals gemessen wurden, aber ob es in Deutschland zwischen 33 und 45 tatsächlich Bevölkerungsteile gab, die keine Ahnung hatten, wer Adolf Hitler ist. Also so, weißt du, es gibt ja immer, der Bekanntheitsgrad ist ja eigentlich ja, ja, nie 100%. Dass irgendjemand dann halt so, Adolf Hitler? Nee, sagt mir nichts. Hier, Zweiter Weltkrieg und so, also wir sind mittendrin und so. Ja, ja, hab ich schon mitbekommen. Ja, ja, das, ach, das ist der Krach hier immer. Ah, ja, ja, ah, ja. Und dieser Hitler hat mit dem Krieg zu tun? Ja. Ja, ja, das ist, ach, ist das dieser Typ im Fernsehen, der immer so quakt? Ja, ja, genau der. Ah, ja, ja, ja, ja, ja. Thomas Gottschalk. Nein, Adolf Hitler. irgendwas Schlaues wollte ich gerade noch beitragen. Du darfst sehr viel Schlaues beitragen. Ich weil weiß ich es 15 nicht mehr. Minuten mich ausgekotzt jetzt. Ich weiß es nicht mehr, was ich gerade Schlaues beitragen wollte. Hitler, Gottschalk. Mike Krüger. Mordor, Herr der Ringe, Nasen. Das ist eigentlich so ein schönes Spiel. Wer passt nicht in die Reihe? Hitler, Gottschalk, Mike Krüger. Mike Krüger in dem Fall, ja. Über den haben wir noch nicht gesprochen. Und hoher Bekanntheitsgrad. Also Mike Krüger kennen wahrscheinlich weniger als Tommy Gottschalk. Ja. Ach so, genau. Ob es Leute gab, die Hitler nicht kannten zwischen 33 und 45 in Deutschland. Mit Sicherheit, aber also ich würde mal sagen, Kinder unter 4 kannten Hitler teilweise nicht. Ja, ich weiß aber nicht, ob die erfasst werden in diesen. Ja. Ich glaube, das gilt erst ab 18, aber. In was werden die nicht erfasst? In Bekanntheitsgrad. Ah, okay. Da gibt es einen Standard oder was? Ja. Ich glaube, in unter 5-Jährigen ist auch zum Beispiel die Maus bekannter als Günter Jauch. Kann gut sein, ja. Obwohl, gibt es noch die Maus? Die Maus gibt es noch. Guckt man das noch? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Doch, die läuft noch jeden Sonntag konsequent. Aber wer macht denn den Fernseher an? Sogar hier Christoph und Armin leben noch und moderieren noch. Echt? Die leben noch? Ja, ich schaue manchmal die Maus. Okay. Ja. Aber du hast ja auch. Ich habe dann noch den Schlafanzug an. Dann ziehe ich meine dicken Söckchen an, die ABS-Söckchen. Dann hole ich mir ein schönes Glas Milch und Cornflakes. Ja, genau, Sonntag. Das wollte ich gefragt. So schön zuckrige Kelloggs. Fruit Loops oder so Fruit Loops und dann, Smacks. Dann muckel ich mich schön in meine flauschige Decke, so im Schlafanzug noch. Ich habe so einen Rennauto-Schlafanzug. Aber da ich nicht tatsächlich auch heutzutage, ich mir auch selbst nicht mein Geschlecht diktieren möchte, habe ich auch Bärchen und Barbies. Also Autos, Bärchen, okay. Barbies. Und sitzt du dann 30 Zentimeter vom Fernseher im Schneidersitz? Auf dem Teppich. Auf dem Teppich, ja, sehr gut. Manchmal nehme ich mir aber noch ein Kissen wegen der Bandscheibe. Du bist ja nicht mehr wirklich 5. Und dann gucke ich Sendung mit der Maus. Ja, und mit Sicherheit gab es auch einige geistige Behinderte, die Hitler nicht kannten. Menschen mit geistiger Behinderung. Ja, das kann auch sein, ja. Ja, und sehr alte Menschen, die nicht mehr alles mitkriegen. Was, Wilhelm? Wer? Wilhelm? Adolf? Sag jetzt machen mir wir nix. Uns über demente Menschen mit lustig. Aha. Gut, ja. Jean-Paul, gut, Pierre. Ja, aber so Rollenspiele darf man, das habe ich in einem anderen Podcast, wenn man das als Rollenspiel macht, ist das nicht über Sachen lustig machen. Ah, okay. Ja, wie dieser große Rollenspiel-Podcast, den du so magst. Podcast UFO. Ja. Ja. Ja. Ja. Okay. Ja. Dann nicht. Okay, jetzt lassen wir mal Hitler in Ruhe. Der arme Kerl, der hat es schwer genug in seinem Leben. Ich will noch eine Sache auflösen von letzter Woche. Ja. Letzten Monat. Ja, aber das war, glaube ich, erst letzte Woche. Nee, unsere August-Folge war sehr spät, deswegen. Wir hatten 2 Wochen Pause, glaube ich. Ja, okay, vor 2 Wochen. Da kamen wir ganz am Schluss noch auf den Namen Calvin Coolidge. Was yeah, der absolut coolste Name der Welt ist. Der coolste Name überhaupt. Und keiner wusste, wer es ist. Also ja, meine Vermutung, ich erinnere mich noch, war, er ist Fußballer. Nee, er war Präsident von den Vereinigten Staaten von Amerika. Wahrscheinlich war er trotz seines Namens relativ unauffällig, weil... Das war so einer, der hat... unter ihm gab es einen extremen Wirtschaftsboom in Amerika. Deshalb sind die jetzt so reich. Und hat die Wirtschaft komplett dereguliert. Staatlich. Also er hat genau das komplette Gegenteil der Sowjetunion damals machen wollen. Und genau, deshalb haben wir dann jetzt... Dann war der ja noch relativ... War der nach dem Zweiten Weltkrieg? Nee, zwischen den Ersten und Zweiten. Ach, irgendwann in den goldenen 23 20ern. Bis 29 oder so. Wie wir dieses Jahrhundert wieder gelernt haben, die 20er sind die besten Jahre eines Jahrhunderts. Ja, ja. Also in Amerika, boom. Boom. Also, da profitieren die heute noch von. Also die, ja, von Coolidge. Von Coolidge. Also die deregulierte Wirtschaft ist immer noch eins der reichsten Länder der Welt und mindestens 7% der Bevölkerung profitieren davon. Ich glaube, die BRD hätte auch davon noch mehr profitiert. Der Marshall-Plan war ja sehr erfolgreich. Aber ich stelle mir vor, da wäre der Coolidge-Plan. Der Coolidge-Plan, ja. Dann hätten wir, bam, ey. Dann hätten wir jetzt Flugtaxen. Also, wir hätten jetzt Flugtaxen und bestimmt 5-6% der Bevölkerung hätten davon profitieren können. Ja. Mindestens. Also die obere Schere, die hätte richtig in Flugtaxen. Ja. Und ich glaube sogar Julia Knöckler wäre tatsächlich Weinkönigin über mehrere Jahre gewesen, nicht nur ein Jahr. Auf jeden Fall, ja. Ja, ja, schade, dass Coolidge zu früh gestorben ist. Nee, er war auch zu früh dran. Er war zu früh dran, ja. der Coolidge, der hat viele coole Sachen gemacht, wo spätere lustige Präsidenten, der hat zum Beispiel, also Coolidge, da weiß man gar nicht, aber jetzt, wo du gesagt hast, der war US-Präsident, fallen mir Sachen ein. Der hat zum Beispiel, der war nämlich, nicht Bill Clinton war der erste Saxophon spielende US-Präsident, der cool gejazzt und gegroovt hat. Sondern Calvin Coolidge. Calvin Coolidge war Bill Clintons Saxophon-Vorbild. Genauso wie der Fistbump, den Pro Obama gerne gemacht hat. Coolidge war der erste US-Präsident, Bro der Fistbump gemacht hat. Wahrscheinlich, ja, ja, klar. Glaubst du, das Wort cool war in den 20ern schon cool? Also es gab es mit Sicherheit für kühl und so weiter, aber ob sie es benutzt haben für einen Mensch mit Swag? Also Swag gab es ja auf jeden Fall. Ich glaube, das ist tatsächlich wahrscheinlich später gekommen, ja. Das ist eine gute Frage. Ich habe auch neulich gelernt, das Wort okay. Weißt du, was es bedeutet? Ja, macht überhaupt gar keinen Sinn. Das ist, glaube ich, all right. All clear. All clear, ja. Und da habe ich mich schon immer gefragt, wo kommt denn dieses O her? Aber all... Ja, genau. All mit O geschrieben. Das war wohl mal schick in den, weiß ich nicht, 60ern? Wörter falsch zu schreiben. Das war so ein Trend. Oder in 30ern? Keine Ahnung. Irgendwann mal. Und legasthenische Jahrzehnte, wie man auch heute. Daher kommt das Wort. Ich finde es beeindruckend, dass ich das erst mit, wie alt bin ich? Mitte 40, dass ich es jetzt erst gelernt habe. Ich habe das mal irgendwo mal gelesen bei so unnütze Faktenzeug oder so. Daher. Ja, das ist so ein typisches. Aber wo dieses O herkam, wurde da nämlich nicht erklärt. Deswegen habe ich auch heute wieder was gelernt von dir. Ja, kannst du ja mal in Wikipedia lesen. Ja, aber zum Beispiel auch manche Wörter, die man heute ja selbstverständlich verwendet, wie auch geil. Ich kann mich nur daran erinnern, als die Fanta 4 mit Du bist zu geil für diese Welt, da haben alte Leute noch zu der Mitte der 90er, oh Gott, Kopf geschüttelt. Zu geil, das sagt man doch nicht, weil da war geil wirklich horny und zwar war richtig horny, aber unangenehm horny, also da wird... Damals, also geil, damals geil war es heute sexuelle Belästigung. Kann man einfach so sagen. Ja. Ja, ja, das auch aus, also gerade Niederländer finden es immer sehr lustig, wenn Deutsche geil sagen, weil die haben das gleiche Wort, das wird da halt anders ausgesprochen, heil oder so. Und das heißt da wirklich auch nur für sexuelle Geilheit wird es da benutzt. Und deshalb denken die auch immer so, was ist denn mit den Deutschen los? Die, diese spitzen Ficker. Saufbus. Verstehe ich nicht. In Frankreich. Die Schilder. Ah, Saufservice. Ich war neulich in Frankreich und dann nach ein paar Tagen kam einer dazu und der fand es total witzig, überall diese Saufschilder. Oh Gott, und da hat man gemerkt so, dein erster Tag in Frankreich. Ja. Bei uns war der Gag schon so abgenudelt, wir waren schon 3 Tage länger in Frankreich. Saufer. Aber was heißt das? Ohne? Ohne. Oder außer, ja. Also tatsächlich das so... Wie in Deutschland auch die Schilder, Busspuren oder außer Busse dürfen halt reinfahren. Also ausgenommen sozusagen Busse. Einfahrt verboten, ausgenommen Busse zum Beispiel oder ausgenommen Servicekräfte oder so. Okay. Weil auch immer unter dem Sof wird außer... Genau. Ja. Oder heißt es ohne Service, hier gibt es keinen Service. Service. Das könnte natürlich auch sein. Je nachdem, wo es steht halt. Ja. Und Rappel mag ich auch sehr gerne. Auf französischen Autobahnen, Temposchild, was weiß ich, da steht 60 und da drunter steht einfach das Wort Rappel. Ja. Da krieg ich einen Rappel. Da krieg ich einfach einen Rappel. Da krieg ich einen Rappel. Ja, den Gag macht man dann auch 3-mal oder so und dann ist man noch eine Woche in Frankreich und sieht es noch millionenmal, die Schilder. Ja. Und denkt sich, soll ich ihn mal wieder bringen? Ist ja mal wieder Zeit? Kann ich mal wieder Rappel sagen? Mir tut das auch immer leid für die Franzosen, die immer die deutschen Touristen unter diesen Schildern sehen müssen. Oh Gott, er ist zum ersten Mal in diesem Land. Naja. Diese fucking Deutschen. Du, es gibt tatsächlich noch ein Lifehack, oder den ich mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen möchte. Oh ja, her damit. Ich hatte in meinem Chateau eine Lampe, die in den Raum reingehangen hat. So eine krumme Ikea-Leuchte. Ach, in dem Chateau, ja. Und die hat mitten im Raum gehangen. Und ich habe heute Morgen eine neue, andere Lampe angebracht, die einfach oben an der Decke ist. Also das muss ein völlig neues Lebensgefühl sein. Da gibt ein ganz neues Raumgefühl tatsächlich. Also eine Lampe, die mitten in dem Raum hängt, die verschwindet, wo man auch immer drum rumgehen musste, ist verschwunden und der Raum wirkt ungefähr 800 Mal größer. 800 Mal? Also 800 Mal. 800 Mal oder 800%? 800 Mark. Also 400%. 400% besser. 800 Mark. Okay. Nee, größer. Größer. 800 Mark größer. Aber auch besser. Aber auch besser. Größer ist besser. Ja. Bei Räumen. Na. Nee, ja, ab einem gewissen Punkt. Also, wie groß dürfte ein Raum für dich sein? 700 Mark. 700 Mark. Das wären dann 35 Quadratmeter. Das ist aber wenig. Oh, das ist ein ordentlicher Raum. 35 Quadratmeter. Ja. Kommt drauf an, für was der genutzt wird. Aber als Wohnzimmer, alles über 35 Quadratmeter oder 700 Mark oder 1400 Ostmark. Ja, ist dann auch dekadent und übertrieben und halt auch. Ja, genau. Genau. Ich fände halt ganz schön, eigentlich wäre ganz cool, wenn du auch so eine Stadtwohnung hast, aber du hast dann noch ein Squash-Zimmer. Oh ja. Einfach ein schönes Zimmer. Ein Squash-Zimmer. Weißt du, du führst die Leute rum. Deine Wohnung ist auch ganz normal klein. Ganz normal klein. Drei Zimmer, Küche, Bad irgendwie. Gehst du rum, hier Wohnzimmer, hier Schlafzimmer. Und dann machst du so eine Tür auf und dann ist halt dieser Raum so groß wie der Rest deiner Wohnung, auch noch viel höher, weil er über zwei Stockwerke geht. Und hier ist unser Squash-Zimmer. Noch so eine Glastür davor. So eine Schleuse dazwischen. Und dann, ja. Spielst du so gerne Squash? Nee, noch nie gespielt. Nee, ich hasse also. Squash. Ja, ich habe auch oft die Hoffnung, dass ich mal so eine Tür finde zu so einem Raum hier in meiner Wohnung. Den Traum hatte ich auch schon häufig. Also tatsächlich. Vielleicht ist also hier noch diese, weil ich habe hier eine komplette Wand ohne Fenster. Das heißt, dahinter könnte eigentlich noch ein Zimmer sein, hinter dieser Wand. Vielleicht ist da irgendwo eine Tür noch. Ich weiß es nicht. Ich fände dann auch wahnsinnig spannend, einfach mal so einen Raum zu finden. Ja, vielleicht ist es hinter dem Pfandberg. Ich kannte tatsächlich mal jemanden, der hat tatsächlich eine Wohnung gemietet, wo ein verschlossenes Zimmer drin war. Und zwar hatte der von Vermietern gemietet und die lebten weit weg. Und die Mutter hatte aber diese Wohnung in Stuttgart. Okay. Und die hatten irgendwie so ein bisschen Trennungsschmerz und wollten sich auch nicht ganz von dem Leben ihrer Mutter, der verstorbenen Mutter, trennen. Ach so, die ist verstorben. Okay. Ja, deswegen haben die aber sehr günstig die Wohnung vermietet und der Kumpel hat in einer Wohnung gelebt, in der eine verschlossene Tür war und dahinter war ein vollkommen eingerichtetes Wohnzimmer der verstorbenen Mutter. Fuck, okay. Da habe ich nicht erfunden, tatsächlich. Oh, scheiße. Und die einzige Abmachung war auch für diesen Mietvertrag, er lässt dieses Zimmer in Ruhe. Also es gab einfach... Er darf da auch nicht rein, gar nicht. Nee, das war verschlossen auch, tatsächlich. Aber da gab es ja auch keinen anderen Eingang. Ja, ja, gehörte zur Wohnung, war schon ein Randzimmer in der Wohnung, aber da war eine Tür und dann auch so, und was da drin? Und dann so, längere Geschichte und dann hat die Geschichte erzählt. Aber dieses Zimmer hat er auch nie betreten. Also er hat es auch nie gesehen. Auch nicht irgendwie zum... mal durchfeudeln oder so. Nee, dieses Zimmer war einfach verschlossen. Also komplett dicht. Der war dann nie, wie lange hat er da gewohnt? Nicht so geschätzt. Lange, 2,5 Jahre ungefähr. Aber trotzdem... Aber trotz 2,5 Jahre? Wow. Ich finde die Vorstellung auch irgendwie tatsächlich, ich fände sie nicht so schlimm, wenn man diese Wand, also diese Tür, einfach verborgen hätte. Aber Bedingung war halt einfach, dieses Zimmer bleibt verschlossen und er durfte da auch nichts mit der Tür machen oder so. Also da mal so eine Regipsplatte davor setzen, weil rein theoretisch wollten die da dann irgendwie, die brauchten, glaube ich, dieses Gefühl, dieses Wohnzimmer der Mutter nochmal betreten zu können. Ja, nee, wahrscheinlich machen die jedes Mal, wenn sie die Wohnung an jemand anders übergeben, gehen sie nochmal kurz da rein und dann haben Mutters Zimmer. Aber da waren auch, also dieses Zimmer, da waren halt auch normale Fenster drin. Mhm. Die tatsächlich... genau, er muss doch mal da rein und lüften oder... Nee, da waren, also die tatsächlich Batterie, die Fenster waren verschlossen und dieses Haus hatte so Läden, also diese Holzläden. Aha. Und die waren halt zu bei diesem Zimmer. Okay. Damit man die Fenster wahrscheinlich nicht so häufig putzen. Aber da war einfach ein versiegeltes Zimmer. Wer hat die Batterie gewechselt in dem Feuermelder, in dem Rauchmelder? Da war, glaube ich, kein Rauchmelder drin, weil die Mutter hat da ja nicht wirklich drin geschlafen mehr. Du musst ja nur in Schlafzimmern... Und Küche und so weiter. Nee. Echt? Ja. Ich dachte, nee, in Küchen nicht. Nee, in Küchen, Flur, Schlafzimmer. Genau, und da wo Menschen nicht schlafen, okay. Hat mir der Mann erklärt, der die Rauchmelder bei uns angebracht hat, als die Hausverwaltung gesagt hat, da müssen Rauchmelder dran. Okay. Habe ich alles erklärt bekommen. Und, und dir sogar gemerkt. Ja, ich rede gerne. Weil ich kriege sowas auch erklärt, aber ich merke mir sowas dann nicht. Ich rede gerne mit Servicepersonal. In Häusern, die auch dein Zeug so machen, weil da lernst du auch immer gute Geschichten und so. Absolut, ja. Also der Boilerwartungsmann hat mir schon sehr viele gute Geschichten erzählt. Ich glaube, wir haben auch schon einige hier verwurstet. Wahrscheinlich, ja. Mit Sicherheit. Aber mein Lieblings-Fun-Fact vom Boilerwartungsmann ist tatsächlich, dass gerade in Stuttgart sehr viele Boiler auch in Schlafzimmern verbaut sind, weil da die Gasleitung lag. Okay. Das heißt also, man hat diesen genau so klingt mein Boiler. Ja. Wow, du solltest im Fernsehen arbeiten. Nee, ich habe für diese Boilerfirmen, ich weiß nicht, wie sie alle heißen, aber Weiland, Bose. Egal. Also für diese ganzen Boilerfirmen, ich glaube, unsere ist. Egal. Jedenfalls habe ich für die Sounddesign. Junker, genau, so Junkers. Junkers. Da ist ein S hinten dran. Ja, Junkers. Für die habe ich Sounddesign gemacht in den 90ern. Ah, okay. Ja, wie Autofirmen, die immer diese Türgeräusche zum Beispiel. Mhm. Das hat auch eine Bekannte von mir immer gemacht. Die konnte sehr gut Türgeräusche. Die wurde immer vom Daimler gebucht, um. Ach, die macht man mit dem Mund. Nee, die werden dann nachher in der Tür, werden die, die Türen klingen dann so, aber die konnte sehr gut Türgeräusche. Ah, ja, okay, okay. Und die saß mit den Designern und Ingenieuren dann beim Daimler und dann so, können sie uns noch mal ein bisschen eine hellere Tür machen? Und dann so. Ja, du kannst es nicht sogar, aber ja, deine Freundin. Die konnte das sehr gut, ja. Okay, die muss ich mal kennenlernen. Sieht die gut aus? Spielt keine Rolle. Ist sie ein guter Mensch? Sie kann gut Türgeräusche, muss man ja sagen. Das reicht eigentlich, das reicht mir völlig. Also gibt es was Attraktiveres als gut Türgeräusche oder Boilergeräusche? Ich habe jetzt schon einen weirden Health Boner. Nur beim Gedanken an sie. Oh. Ah nee, ich kann ja nur den Boiler. Ja. Oh, da kriege ich auch einen. Jetzt bin ich schon bei drei Viertel Boner. Klingt auch ein bisschen wie ein Modem in späten 90ern. Ja, die haben ja auch, das ist ja das gleiche Sounddesign. Habe ich ja auch in den 90ern gemacht. Und man hat auch Wasser erhitzt mit Modems. Ja. In den 90ern, glaube ich. Keine Ahnung. Ich muss dir was sagen. Ich brauche eine Pause. Ah. So mehrere Sekunden lang. Mit so einem Abbinder? Ja, irgendwas. Einfach nur ein paar Sekunden Pause will ich. Irgendwas zwischen 3 und 90 Sekunden. Da finden wir doch was, oder? Ja. Sag mal, warte mal, dann drücke ich doch mal hier auf dem Soundboard auf. Dann spielen wir den heute live ein, bleiben einfach sitzen. Währenddem der läuft, bleiben wir hier einfach sitzen als Pause. Und dann geht danach direkt nahtlos weiter. So machen wir. Spielen wir live ein. Und also dann drück mal drauf. Action! Ist es wichtig, dass die CSU auch eine Frau als Bundesministerin stellt? Es ist immer wichtig, Frauen richtig mit zu beteiligen. Wir haben auch viele in Berlin, die für vieles in Frage kommen, aber wir haben uns gestern verständigt, dass haben die paar Sekunden gereicht? Ey, das waren sehr schöne Sekunden. Ja. Ich habe alles erledigt in der Zeit. Ich habe Bier geholt, ich war auf Toilette, ich habe gelüftet. Ja. Ich habe gekehrt. Finde ich gut. Gewischt. Steuern gemacht. Echt? Hast du das? Nee, das mache ich nicht. So. Ich bin jetzt bald 47 und habe noch nie Steuern gemacht. Beneidenswert. Ja, ich lasse es einfach. Mal gucken, ob ich durchkomme durch mein Leben. Ich habe jetzt noch ein paar Jahrzehnte. Mal gucken, ob ich es schaffe. Ich glaube, du, das ist echt, also wenn du das schaffst, dann kriegst du von mir einen Pokal. Ich kann dann vielleicht auch ein Bundesverdienstkreuz kriegen. Vielleicht, ja. Vielleicht, ja, ich probiere es mal. Wir hatten vorhin Lifehacks. Ich wollte noch einen anbringen. Du hattest mal einen gegeben. Ich kann mich schon jetzt nicht mehr dran erinnern. Was war der Lifehack nochmal? Ja, die 20 Sekunden waren so intensiv. Lampe. Ah ja, Lampen kaufen. Neue Lampe. Genau, deshalb bin ich da drauf gekommen. Lifehack, wenn euch irgendwas kaputt geht, wie zum Beispiel euer Licht, meins ist kaputt seit einigen Monaten, deshalb sitze ich immer im Dunkeln, aber es funktioniert. Man braucht kein Licht. Es geht ohne Licht. Und so spart ihr Geld, Umwelt spart ihr, also ihr spart der Umwelt Sachen. Oder neulich, jetzt vielleicht auch ein Jahr schon her, die Spülmaschine kaputt gegangen. Ich dachte, mal gucken, ob es ohne geht. Geht ohne. Braucht keine neue Spülmaschine. Ich bin mal gespannt, wie lange du das. Du könntest ja einfach das jetzt mit allem so halten. Mhm. Mache ich jetzt auch. Plus dein Steuermodell. Und du wirst ein ganz unbeschwertes Leben. Das Problem ist halt nur diese geplante Obsolenz von Geräten heutzutage. wahrscheinlich geht dir halt in den nächsten 10 Jahren alles einfach mal kaputt. Ja, nee, aber was ich dann brauche, kaufe ich dann auch neu. Aber du, wenn euch was kaputt geht, dann wartet erstmal ein bisschen ab, ob es auch so geht. Okay. Und wenn ihr es dann irgendwie ein halbes Jahr oder ein paar Monate, müsst ihr gucken, wie lange ihr da Toleranz habt. Also wenn nach einem Jahr es auch ohne neue Spielmaschine funktioniert hat, dann funktioniert es auch noch die nächsten 300 Jahre. Gibt es Sachen, die du da ausschließen würdest? Ich denke mal, wenn mir ein Handy kaputt gehen würde, würde ich mir ein neues kaufen. Mache ich auch immer. Ja. Oder ja, so Sachen, die man halt dauernd benutzt, die unverzichtbar sind in unserer Welt. Wie ja, ich glaube, das sind die großen 3H tatsächlich. Handy, Hurensohn, Hamster. Nee. Die 3 Sachen würde ich immer neu kaufen, wenn sie mir kaputt gehen. Ich meinte Heizung, Handy, Herd. Ah ja, Heizung und Herd, das ist ein guter Punkt. Ja. Ja. Heizung ist unverzichtbar. Ja, Herd könnte man auch drauf verzichten, aber das, langfristig sparst du mit einem Herd immer Geld. Ja. Wenn du alles nur bestellst. Naja, du kannst auch Brot essen. Stimmt, du bist ja auch so ein Brot. Ich bin ein abartiger Brotmensch. Teilweise 3-mal am Tag, 7-mal die Woche. Einfach aus Faulheit zum Kochen und Faulheit, was zu bestellen. Ich glaube, in allen Supermärkten in Stuttgart-West heißt du auch nur noch der Brotpeter. Brotpeter, ja. Brotpeter. So nennen mich die Leute. Ja. Ich habe so, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal besprochen, ich habe eine Brotroutine. Ja. Ja. Das ist Wahnsinn, was ist wie viel du mit Brot verbringen kannst. Brot ist mein Ding. Ja. Du kuschelst also auch manchmal mit dem Leibbrot. Ja. Aber das ist jetzt wirklich mal mein Ernst. Gegen diesen schlimmen Materialismus, in dem wir leben. Kauft einfach mal Sachen nicht neu, wenn sie kaputt gehen, sondern guckt erstmal, ob es auch ohne geht. Ja, ich find diesen Ansatz sehr gut. Nur deine 2 Beispiele. Also ich finde, die Spülmaschine erleichtert mir so sehr den Alltag, dass ich sie, also ich würde mit der Spülmaschine... Du hast wahrscheinlich noch nie, oder seit, was weiß ich, seit du erwachsen bist, noch nie ohne Spülmaschine gelebt. Doch, ich habe sehr lange ohne Spülmaschine gelebt. Sagen wir wirklich erwachsen. Ja, wirklich erwachsen. Ich meine jetzt erwachsen im Sinne von nicht in der WG wohnen, Geld verdienen und so ein Scheiß, was halt einen Erwachsenen ausmacht. Mercedes besitzen oder ein BMW. Aha. Ja gut, das hast du alles seit du 19 bist schon. Geld verdienen, BMW besitzen. Spülmaschine. Ja, okay. Genau. Also du hattest... Ich hatte sogar einen Spülraum, also so einen ganzen Raum. Eine Halle. Eine Spülhalle. Wie viele Quadratmeter in D-Mark, bitte? Also, sie war gar nicht so groß, sondern eher vergleichbar wie eine Squash-Halle. Also, okay. Ich würde sagen 850 D-Mark. Ja, okay. Ja. Ja, gut, du bist... Okay, dann ist das funktioniert das Beispiel bei dir halt nicht. Dann nehmen wir irgendwas anderes wie... Videorekorder. Videorekorder. Kaputt, brauchst du keinen neuen mehr. Toaster, ja. Eierbecher. Oder Kaffeedose neulich ist meine nicht kaputt gegangen. Ich habe sie weggeschmissen, weil ich gemerkt habe, dass ich sie nicht mag. Du hattest Dosenfrust. Ja. Ja. Ne, ich finde immer mal Sachen in meiner Wohnung, wo ich plötzlich beschließe, ach, die mag ich gar nicht. Warum besitze ich das noch? Das muss ich doch entsorgen. Sofort. Unter anderem war das bei meiner Kaffeedose so. Seitdem habe ich keine Kaffeedosen mehr und löffel's direkt aus dieser Jakobs-Krönung-Packung. Ist ein bisschen Scheiß. Ich wünschte mir manchmal zurück oder ich hätte ganz gerne meine Kaffeedose. Aber es geht auch so. Du bist einfach ein großer Wegwerfer. Ich bin Wegwerfer und dann nicht Neukaufer. Ja. Ja, also ihr könnt es ja mal ausprobieren. Irgendwas würde euch diese Woche kaputt gehen. Ja, wartet mal ein paar Wochen einfach. Wäschekorb, ja. Kannst du auch auf den Boden legen. Der Boden ist eh zu... In meinem Zimmer, in meinem Bad, Wohnzimmer, alles. Nee, der ist kaum genutzt. Wie viel Prozent sind hier frei? Da kannst du eigentlich auch konsequent einfach auf den Wäscheständer verzichten und lässt die Sachen einfach auf dem Boden trocknen. Nee, das stimmt nicht. Weil da trocknet es einfach nicht so gut. Ja. Und mufft und so weiter. Und wenn dein Wäscheständer jetzt kaputt ginge? Da würde ich wahrscheinlich einen neuen kaufen. Ah, okay, gut. Das ist unverzichtbar. Ich finde gut, dass du das nicht so totalitär aussagst. Nein, absolut. Man sollte einfach nur mal ausprobieren, ob es ohne geht. Genau. Ja. Wenn es nicht geht, dann kauft euch sofort einen neuen Toaster oder was hat man noch? Licht. Ja. Ja. ein Hornhautraspel zum Beispiel auch verzichtbar. Ja, vielleicht, für manche, für viele sicher. Ich habe noch nie einen besessen. Ich auch nicht. Aber ich habe auch wundervolle Fußsohlenhaut. Ja, ich bin mal, also vor Corona bin ich, als wir noch körperlicher waren, ja, da bin ich häufiger mal dran vorbeigeschlittert an deiner Fußsohle. Und ich fand das wahnsinnig schön. Das war die wirklich, ist wunderschön, ja, oder? Der war wie an so einem Samtkissen. Ich bin dann ja immer mit meinem Näschen bin ich immer so dran gekommen und dachte so, oh, wie so ein Samtkissen. Ja, ich, ja, ist gar nicht hart. Nee. Aber es ist jetzt, wir sind ja sonst immer so hohoho ironisch, aber das ist wirklich mein voller Ernst. Ja, ja. Ich habe wunderschöne Fußsohlen. Und ich stimme dir da vollkommen unironisch zu. Ja. Ich weiß auch, woran es liegt. Ich bin ein Schuhmensch. Ich trage grundsätzlich Schuhe. Aber ich glaube, Schuhe sind, du bekommst nicht so viel Hornhaut. Wenn man barfuß läuft, bekommt man mehr Hornhaut. Genau. Ich laufe nie barfuß, weil mir immer zu kalt ist einfach. Und deshalb habe ich wunderschöne Fußsohlen. Du konservierst sozusagen deine Füße in Schuhen. Ja. Also der Schuh ist ja auch die Konservendose des Fußes. Genau. Also ich werde irgendwann auf diesen... Schläfst du auch mit Schuhen? Nein. Okay. Nein. Auch nicht mit Socken. Das ist hochgradig verboten. Okay, ja. Aber da umschmeichelt das dann eine Decke. Ja. Oder ich glaube eher, die Decke wird von deinem Fuß umschmeichelt. Eher so, ja. Ja. Nee, auch wenn ich dann irgendwie in der Leichenhalle liege, was weiß ich, irgendwann in ein paar Jahren oder ein paar Jahrzehnten oder ein paar Jahrhunderten, weiß man ja nicht. Das Personal, die waschen den Tisch 3 noch, machen den noch fertig und denken, ah, Tisch 4 liegt noch einer. Ja, komm, machen wir den auch noch. Und dann machen wir Feierabend, dann müssen wir morgen früh nicht noch machen. Und dann packen sie meine Füße aus. Und denken so, holy fuck, was hat der für wunderschöne Füße? Meinst du, die gehen dann auch nach Hause und erzählen ihren Angehörigen so? Auf jeden Fall, ja, ja. Wie war es heute? Und dann so, ey du, also wirklich, Manfred, du stellst es dir nicht vor. Heute 5 Leichen gewaschen, alles wie immer, alles verschrumpelt. Und dann war auch so ein verschrumpelter, kaputter Typ da. Der Schrumpfgermane von Tisch 4. Ja, er sah wirklich aus wie eine alte Kartoffel. Der kam sogar schon, er hat sogar schon Kartoffelaugen bekommen. Überall schrumpelig. Aber aus seinen Ohren kamen Haare und aus den Haaren kamen Haare. Die hatten Spliss. So ungefähr. Die Ohrenhaare hatten Spliss. Ja? Und, bin ich dir voll reingegrätscht in deiner Ausführung. Entschuldigung. Ja, das hätte Manfred wahrscheinlich auch gemacht. Ja, stimmt. Und dann so, jetzt halt doch mal die Klappe, ich erzähl gerade. Und dann fasse ich gerade von der Arbeit. Dann fasse ich die Füße an. Ich hätte reinknabbern können, wenn er nicht tot gewesen wäre. Pietät ist in unserem Job sehr wichtig, aber die Füße. Und die tragen ja auch so einen Mundschutz. Ja. Wahrscheinlich, oder? Weiß ich nicht. Also heute sicher, aber auch vorher. Wie lange ist denn so ein Virus ansteckend, wenn die Person tot ist? Weiß ich nicht. Ich dachte eher, weil sie zusammenarbeiten in einem gekühlten Raum. Ah ja, stimmt. Ja. Gekühlter Raum. Das ist eigentlich wie bei Tönnies. Wie bei Tönnies, nur das glaube ich tatsächlich bei Präparationen, Obduktionen tatsächlich Arbeitsrechte gewahrt werden. Nicht so wahrscheinlich, ja. Bei Tönnies. Wahrscheinlich, ja. Aber das ist mein Ziel. Ist auch gar nicht geklaut, dieses Ziel von irgendeinem Schriftsteller. Nee, du, ich wüsste auch keinen Autor, der das in einem Roman, sagen wir mal so, exakt so verarbeitet hat wie ich gerade. Ich sag, Reinheitsengel ist es, glaube ich, nicht, sondern eher Fleckenteufel. Es ist Fleckenteufel, ja. Ja. Da geht es um sein Arschloch. Genau, Heinz Strumpf will eine schöne Rosette. Wenn er gewaschen wird von dem Personal, wenn er tot ist, will er das perfekte Arschloch noch haben, nämlich rosa soll es sein. Aber du cremst deine Füße nicht mit Nivea-Creme. Gar nichts. Wie der Protagonist in Fleckenteufel. Ich wasche die nicht mal. Ich lasse nur Seifen, also seifst du deine Füße ein unter der Dusche? Du, ich lasse Seifenwasser runterlaufen. Ich habe mir da tatsächlich schon sehr viele Gedanken drüber gemacht. Manchmal kümmere ich mich darum und denke mir jedes Mal, risky business. Also die meisten Unfälle passieren ja im Haushalt. Kann hinfallen, ja. Und viele Unfälle passieren tatsächlich auch im Bad, dass Leute ausrutschen und so weiter. Klar. Und tatsächlich ist der Moment unter der Dusche, wo dir am meisten passieren kann, wenn du deine Füße schön einseifst. Ja, wenn du einen Fuß hochnimmst und nur noch. Da musst du sehr viel Vorsicht walten lassen. Also der Fuß, der Standfuß, muss wieder seiffrei sein, bevor du wechselst. Absolut, ja. Absolut. Also das wirklich, also Leute, passt auf. Passt auf euch auf. Also ja. Lieber die Füße nochmal nachträglich waschen oder so, aber nicht im Stehen unter der Dusche denken, die seife ich jetzt mal beide ein und dann spüle ich sie ab. Zack, tot. Wirklich. Ja, genau. Ja. Kommt einfach, ihr müsst eure Füße nicht waschen. Ja. Kommt mal bei mir vorbei, ihr dürft gerne mal dran schnuppern, dran schlabbern. Ich habe einen wundervollen Fuß, obwohl ich ihn nie wasche. Zwei. Füße. Er wird ja indirekt dann schon. Da ja, man steht so vorbei, in Seifenwasser. Ja. Ja. Ist ja nicht so wie eine angebackene Pfanne, wo die Teflonschicht schon ein bisschen alt ist, wo man wirklich richtig schrubben muss, so ein Fuß. Ja, nee. Gerade wenn du so einen Schuhfuß hast, der perfekt. In der Schuhkonserve war, da kann ja nichts passieren eigentlich. Aber beim Füße einseifen, alter Schwede, das ist ja, kein Mensch würde freiwillig barfuß auf eine Schlittschuhbahn gehen. Kein Mensch. Wo überall ganz fiese Armaturen rumstehen, Wasserhähne und so weiter. Ich bin tatsächlich einmal während des Duschens ins Schleudern geraten. Weil du auf einem Bein standest? Nee, tatsächlich, weil zu viel Seife auf dem Boden wahrscheinlich war oder so. Auf jeden Fall war es tatsächlich wie in so einem schlechten Slapstick-Sketch, dass ich immer so hin und her gerutscht bin und mich dann tatsächlich sehr schmerzhaft am Wasserhahn noch festhalten konnte, bevor ich irgendwo mit dem Kopf... Gott sei Dank. Ja. Und seitdem denke ich noch mehr drüber nach. Ich habe schon vorher drüber nachgedacht. Jetzt bin ich richtig vorsichtig. Also ich glaube, ich jetzt, wo wir drüber geredet haben, ich dusche, glaube ich, in Zukunft nur noch mit ABS-Söckchen. Ja, mach das. Ich dusche in Zukunft Sendung nie wieder. Ausgucken. Stimmt. Also, mach das. Wann duschst du immer? Dienstags oder? Ach, machst du wöchentlich? Ja. Okay. Ja. Weil ich mache täglich. Nee, weil die müssen ja trocken sein, bis sonntags kommt die Sendung mit der Maus oder samstags? Sonntags. Sonntags, ja. Die muss ja. Halb zwölf. Die müssen ja trocken sein bis Sonntag. Diese dicken Dinger, die brauchen immer länger bis zum Trocknen. Also nicht erst am Freitag waschen. Ja. Aber eigentlich. Aber wer die Maus Badetag, noch mal sehen will, auch tatsächlich, weil du gefragt hast, halb zwölf kommt sie noch immer am Sonntag, wie sie schon immer lief. Aber wenn die ARD sendet mittlerweile früher, die Maus läuft jetzt auf Kika. Ah. Ja. Okay. Auf der ARD läuft sie auch noch bei der ARD. In der, im allgemeinen Arbeitsgruppe, in der Arbeitsgruppe. In Rundfunk, der ARD. In der ARD, die Arbeitsgruppe. In der ARD läuft sie früher, da läuft sie um 9 Uhr oder so. Okay, ja gut. Aber die gute alte halb zwölf Zeit im Kika. 9 Uhr ist ja teilweise für Kinder schon Mittagspausenzeit, ja. Da geht man ja schon fast wieder in den Mittagsschlaf. Da war früher auf RTL der lila Launebär schon längst gelaufen. 9 Uhr, also ich kenne Leute, junge, sehr junge Menschen, die machen um 9 schon ihren ersten Mittagsschlaf. Um 12 den zweiten. Das ist auch ein gutes Leben, gell? Ja. Ist das dann vor oder nach dem Knoppers? Ja, bis zum Knoppers ist mal wieder auf. Ah, okay. Glaube ich, keine Ahnung. Keine Ahnung. Muss ich mal fragen, werde ich tun. Sehr gut. Das war der Lifehack. Cool. Kauft keine Sachen, rettet damit die Welt, und passt bei schadet, Menschen auf. Schadet dem Kapitalismus, auch. Rettet die Umwelt. ja, genau, das sind meine Tipps für euch. Und passt beim Duschen auf. Genau. Nächster Tipp, kauft euch Aktien von Vodafone GmbH und CDI Health. Okay. Die haben gerade einen guten WTO. Ja, das ist mein zweiter Tipp. Wo hast du das gelesen? Keine Ahnung. Okay. Es soll ein solider Gag sein. Aber die Bild-Zeitung macht das tatsächlich auch immer und empfiehlt da gerne Schrottaktien, auch im Bild-Abo Plus, habe ich beim Bild-Blog gelesen. Ich lese tatsächlich noch manchmal Blogs. Jedenfalls haben die dann immer... Ist doch dieser Anti-Bild-Blog. Genau, ja. Ja. Aber es ist ja trotzdem ein Blog. Mhm. Jedenfalls hat die Bild dann immer ein Disclaimer da, dass sie natürlich nicht dafür in Haftung genommen werden. Wenn die Bild das macht, dann müssen wir das, glaube ich, auch machen, weil die werden sehr häufig verklagt. Okay, ja, kauft Lucky Strike Aktien und ja. ASICs. Jedenfalls hat die Bild nämlich da Tesla Aktien empfohlen. Die sind aber leider in der Woche dann um 20% gesunken. Sie haben aber 40% Steigerung vorhergesagt oder so. Ist ja auch egal. Ja. Aktien. Also das, ich kenne mich nicht aus in diesem Sektor, aber ja. Was ich gelernt habe, kauft nichts, was euch irgendeine Tageszeitung empfiehlt. Ja, oder? Also ich glaube, wir sind halt ein seriöser Podcast, deswegen müssen wir das nochmal dazu sagen, dass er mit Risiko behaftet ist. die Leute glauben uns halt auch alles. Ja, das stimmt auch, ja. Aber auch nochmal kurz zu Aktien. Aktien sind halt auch im Endeffekt nur tatsächlich eine Alternative für Leute, die keine Eier haben, Roulette zu spielen. Wenn man wer wirklich zocken will, der geht einfach in ein Casino. Punkt. Genau, genau. Ja, macht da keine Pseudowissenschaft draus. Kann man sich machen auch, die Leute im Casino nämlich auch. Im Casino kann man es auch perfekt ausrechnen. Die 56 ist jetzt dreimal gekommen, die darf ich auf gar keinen Fall setzen. Ja. Ja, genau. Im Casino kann man das ja alles perfekt ausrechnen. Bei Aktien ist es ja wirklich nicht vorhersehbar und wirklich ein Bauchgefühlsding, oder? Die Chancen sind immer gleich im Casino. Bei jedem Roulette, genau. Bei jeder Drehung. Genau, die kann man immer ausrechnen. Ja. Und bei Aktien halt nicht. Such den Kick in der Mathematik und nicht an der Börse. Genau, aber das Blöde ist, wenn du es dann durchrechnest, dann weißt du, ah, okay, langfristig gewinne ich nicht im Roulette. Ja. Dann sollte man es gar nicht spielen. Also wenn man ein bisschen sich auskennt mit Zahlen und Statistik und bla, dann sollte man eigentlich nicht, gut, dass wir uns nicht auskennen mit so einem Scheiß. Ja, finde ich auch. Beruhigend. Genau. Ich dachte ja, du hättest aufgelegt. Hä, was macht er denn jetzt? Irgendwie hat er aufgelegt? Heute ein paar Aussetzer. Das ist, weil ich mich zu viel aufgeregt habe. Du warst zu wütend diese Woche. Ich mich heute auch auf. Du, ich habe noch ein Wort erfunden, falls du... Oh ja, Herr damit. Oder was heißt ich Wort? Ich liebe allgemein Menschen, aber, die Wörter erfinden, und ich liebe dich. Danke. Jetzt, kennst du dieses Gefühl nach dem Urlaub, wenn du heimkommst, und du fühlst dich so leer. Wenn man so ein bisschen frömelig ist. Ja, so frömelig, so ein bisschen, nicht wirklich melancholisch, aber irgendwie fehlt dir was. So ein bisschen lüllig auch. Lüllig, ja. Knibbelig auch ein bisschen. Also wenn du dich auf die Couch knibbelst und dann lüllig da rumliegst und denkst so, hoppa. So, also dieses Gefühl. Oui. Wenn man so einen kleinen Rappell hat. Genau. Dann bist du im Ereignisloch. Oder im Erlebnisloch. Da bin ich mir unsicher. Aber ich finde Ereignisloch noch besser, weil Urlaub muss ja nicht immer Erlebnis sein, aber Urlaub selbst ist ein Ereignis. Ja. Und nach diesem Ereignis bist du wieder im Alltag und dann bist du im Ereignisloch. Und das steckt sich auch mental nieder. Auf jeden Fall, ja. Dafür gibt es sich ja schon ein Wort, oder? Ja, aber ich finde Ereignisloch eigentlich ein ganz schönes Wort. Also Erlebnisloch fände ich jetzt zu offensichtlich, deswegen Ereignisloch. Ereignisloch, ja. Ich dachte immer, Ereignisloch ist ein despektierliches Wort für ein Mädchen, das ich letztes Wochenende kennengelernt habe. Was hat mit Ereignis zu tun? Loch. Nee. Ich glaube, so wäre ein Podcast von Mario Barth. Ja. Auch genauso unangenehm. Mhm. Ich wollte einen Gag aufgreifen, den wir vor mehreren Sommern gemacht haben. Das Wort Sommerloch ist ein despektierliches Wort für eine Sommerliebe. Damals hast du noch gelacht, aber das war auch 2018 oder so, da hat man über sowas noch gelacht. Ja, und da war der Kontext noch ein anderer. Ja, das war auch besseres Timing und so. Aber die Feedline war besser, die Punchline war besser. Hat Mario Barth eigentlich einen Podcast? Weil ich glaube, der ist genauso. Gibt es den überhaupt noch? Mario Barth? Ja, oder macht der inzwischen Hörgerät-Werbung oder so? Mit Tommy zusammen. Ich habe lang nichts mehr von dem, also überhaupt nichts. Also gehört sowieso nicht. Tommy zusammen mit Mario Werbung macht, dann ist Tommy für mich gestorben. Tommy, du bist dann für mich gestorben. Nee, auch so Berichterstattung über Mario Barth gibt es gar nicht mehr, oder? Das ist auch sowas von 2012. Findet, ich glaube schon, dass der noch auf RTL oder irgendeinem Sender stattfindet. Vielleicht. Ja, aber das bestimmt, dass er noch seine in Anführungszeichen Kunst macht. Und verkauft und halt Shows und was weiß ich, also Comedy halt macht, das macht er bestimmt noch, aber Berichterstattung gibt es über ihn nicht mehr. Also diesen geballten Hass, das war ja so immer das war ja immer so die Hassfigur. Ja. Das hat nachgelassen, glaube ich, oder? Ja, wahrscheinlich. Machen nur noch so sentimentale Typen wie wir, ja, die sich 2012 zurückwünschen. Genau. Ja. Als man noch, nur die, noch Mario, als der Schlimmste noch Mario Barth genau, war. Die Prä-Bülent-Ceylan-Ära, wie ich sie auch gerne nenne. Nee, also, ich wünsche mir Mario Barth ein bisschen zurück, jetzt im Vergleich zu Leute, die wir heute haben, so wie AfD oder Donald Trump. Oder. Ja, stimmt. Eigentlich war es besser. War schön, sich einfach über einen sexistischen Comedian aufzureden, anstatt über einen sexistischen Präsidenten, ja, genau, der mit dem Feuer spielt. Ja. Ja, Ja, das war, ich weiß auch noch, als die AfD plötzlich groß wurde, und davor war immer so dieses Hassobjekt, die FDP, alle haben sie. Und als dann die AfD kam, dachte man so, ja, jetzt wäre doch schöner, wenn die FDP über 5% kommen würde als die AfD. Ja. Und ist auch heute noch so, aber dann sieht man wieder Christian Lindner und denkt so, ja gut, aber cool sind sie immer halt noch. Und dann sieht man, dass das, die AfD wählt die FDP sogar in Thüringen. Wir hatten schon ganz komische Leute, aber da sind halt jetzt nochmal verrücktere, komischere Leute gekommen. Das macht die alten komischen Leute auch mal nicht besser. Ja. Naja. Naja, aber Mario Barth ist gut, dass er einfach nicht mehr stattfindet, finde ich. Und in 10 Jahren sitzen wir da und denken, ach, weißt du noch, damals Donald Mario? Trump? Das war noch lustig mit dem. Jetzt haben wir diesen durchgeknallten Roboter. 2030 dann. Ja. Ist dann wahrscheinlich ein Roboter. Völlig rechtsradikaler Roboter. Ich glaube, ich würde den US-Amerikanern, nachdem sie Trump gewählt haben, auch zutrauen, dass gewisse Staaten einen rechtsradikalen Roboter zum Präsidenten wählen. Ja, wahrscheinlich. Und da die ja so ein verrücktes Wahlsystem haben, werden es genug Staaten, um den rechtsradikalen Roboter, wahrscheinlich heißt der auch einfach nur Robotnik Heil oder so. Robotnik Heil. Heil Robotnik heißt er wahrscheinlich dann. Heil Robotnik the First. Und dann, ja. Genau, also wir machen jetzt 8 Jahre Kanye West und dann 8 Jahre Nazi-Roboter. Heil Robotnik the Heil First. Robotnik. Ja. Ja. Aber er hat auch so eine Haartolle wie Trump, aber ein Hitlerbärtchen. So. Geil. Also die nächsten 16 Jahre werden geil. Also kann er einfach bitte Bender aus Futurama Präsident werden? Ja. Oh ja. Wenn du einen Roboter als Präsidenten nehmen dann würdest, Bender. Ich ganz klar Bender, ne, oder? Bender ist, war wirklich so ein Jugendheld von mir. Ich habe den wirklich, wirklich gemocht. Ja, ich fand ihn auch, er ist auch ein bisschen verrückt und auch ein bisschen egoistisch, aber. Ja, Alkoholiker. Ja. Ja. Als Roboter muss man sich mal vorstellen. Ist ja, kann sich ja kein Mensch vorstellen. War er aber. Kann sich kein Mensch vorstellen. Ja. Also Bender aus Futurama ist unser. Mir fällt jetzt kein anderer Roboter ein, den ich lieber hätte als Bender. Robby Tobby und das Flievertüt? Nee. Würde ich auch nicht wollen. Zu rechtsradikal. Und sonst? Vielleicht noch die Roboterfrau aus Spaceballs. Ja, kann ich mich nicht dran erinnern. Ach, die, ja. Die passt auf die Prinzessin Leia. So eine goldene. Ja. Ja. Die C3PO darstellen soll. Ja. Die hat nämlich Moral, tatsächlich. Oder geil ist der Roboter aus Hitchhiker's Guide, per Anhalter durch die Galaxis. Marvin, der depressive Roboter. Ja, der ist sehr gut, ja. Ja, aber der würde auch alle runterziehen. Ja, Marvin zieht wirklich alle runter. Marvin zieht alle runter. Das alle Leute, die Marvin oder alle Roboter, die Marvin heißen. Ja, ich habe Hitchhiker's Guide nämlich vor kurzem erst gelesen. Ah. Und er zieht sogar eine Sumpfmatratze runter, die im Sumpf lebt. Ja, Marvin halt. So kennen wir Marvin. Ja, also wir einigen uns auf Bender for President. Bender macht Bender. Das, ja. Erst Kanye West. Also erstmal jetzt noch 4 Jahre Donny, müssen wir durch. Dann 8 Jahre Kanye West, dann 8 Jahre Bender. Sehr gut. Ah, wenn Bender kommt, wird die Welt wieder besser. Ja. Das wird jetzt, die nächsten 12 Jahre werden hart. Das Schöne ist halt auch, Präsidentenvorhersage Russland ist tatsächlich, bis dahin ist noch immer Putin und danach kommt der Putin 3000. Also da hat sich Putin einfach in Roboter transferieren lassen. Ja. Und regiert einfach weiter. Also da steckt so ein USB-Stick mit Putin in so einem Kampfroboter, der geil. Bären töten kann. Geil. Also, oder der Roboter sieht sogar aus wie ein Bär. Nee, er sieht Putins aus wie so ein super muskulöser Putin. Ja. Der auf einem Robobär reitet. Aber das ist ein Roboter eigentlich auch. Der Bär ist gar nicht, also der ist einfach fest. Achso, dass die immer zusammen, ja? Ja, so wie so ein Minotaurus oder so. Also ja, ein Bärenkörper und dann der Oberkörper von Putin, so als Putin-Roboter. Mit aber, weil irgendwie dann doch war noch repressiver da und dann hatten die Ingenieure auch nicht so richtig Bock. Der ganze Geist von Putin steckt aber mit so einem ganz lapprigen, billigen Plastik-USB-Stick irgendwo in der Schläfe eingesteckt. Und da müssen immer ganz viele Leute aufpassen, dass der Putin-Bär... also dass der Geist von Putin nicht dann doch kaputt geht, weil dummerweise hat keiner ein Backup von diesem USB-Stick gemacht. Also Putin existiert nur noch auf diesem lapprigen Plastik-USB-Stick, der in der Schläfe von dem Putin-Bär-Botter, der Puto-Berbo, der Puto-Berbo, da steckt der... Puto-Bär, ne, irgendwas russische... Puto-Berbo. Robotnik. Ja, ohne Vokale halt, Wie heißt ein russischer Roboter? Kosmonaut. Kosmonaut, richtig. Sehr gut, sehr gut. Genau, dann... Ja, cool. Also Präsidentenvorhersage. Präsidenten ist klar. Haben wir jetzt. Winnie the Pooh bleibt Präsident in China. Ja. Ja, ich glaube, ihr habt einiges gelernt. Und Kim Jong-un macht auch noch ein paar Jahre. Ja, sein Sohn macht es dann. Sein neurologischer Zustand ist, glaube ich, nicht der beste. Hat der Kinder? Kim Jong-un? Ach, da ist ja nichts wirklich bekannt. Also deswegen hat er keine wahrscheinlich. Weil der Kim Jong-un war schon der Sohn von Kim Jong-il, nicht der Neffe oder so. Nee, die waren schon... Es waren immer jeweils die Söhne. Auch Sohn, Kim, Vater, Großvater. Kim Il... Waren ja nur drei Generationen bisher. Kim Il-sung, Kim Jong-il, Kim Jong-un. Ja. Waren jeweils die wirklich Söhne-Söhne. Das waren die Söhne, Söhne. So wie keine Neffen erzählt wird. Ja, okay. Das heißt, der nächste musste ja auch ein Sohn dann werden. Ja. Oder eine Tochter. Schauen wir mal. Ja. Aber ich weiß nicht, ob der sollte Kinder... Nicht, war so, nicht mal, sollte er nicht jetzt verschwunden sein? Seine Schwester sollte übernehmen? Ich glaube, so geschlechtsmäßig sind die da gar nicht so krass. Die Kommunisten waren ja da immer sehr fortschrittlich im Vergleich muss man, zum Westkapitalismus. Und die Schwester sieht nämlich tatsächlich aus wie so eine böse gecastete aus einer Serie. Geil. Da kann man uns auch auf was freuen. Oh Gott, ich habe gerade laut im Podcast gehustet, aber von dir weg. Macht nichts. Cuffing is the new N-word. Was bitte? Cuffing is the new N-word, habe ich mal, als Corona angefangen hat. War Husten schlimmer als das N-Wort. Ach so, okay. Ja. Genau. Ich habe immer Koffein verstanden. Koffein. Cuffing. Ja. Das heißt Koffein auf Hebräisch. Koffein ist der neue Hebräisch. Koffein ist, genau, ist das Kanada Hebräiens. Ja, Koffein. Ja. Genau, ich habe auch alles abgehakt im Wasserbad. Cool. Ich habe noch kleine Quizfrage. Ja. Fünf. Richtig. Nächstes Thema. Heute ist der 11. September. Stimmt, wir nehmen an 9-11 auf. Ja. Ja. Hat man auch schon wieder vergessen. Ist auch richtig New York-Wetter heute gewesen. Ja. So, also so war es das Wetter in New York auch. Ja. 2001. 19 Jahre jetzt schon mittlerweile. Ja. Bald haben wir 20-Jähriges. Ja. Das wird toll. Feiern wir, also bist du noch sicher, wir hatten ja mal in der Folge auch, so weit im Voraus kann man ja auch keine Facebook-Events erstellen, aber wir wollten ja 2045 tatsächlich 100 Jahre keinen Weltkrieg feiern. Stimmt. Da waren wir noch sehr zuversichtlich vor 2 Jahren. Ich bin da weniger zuversichtlich tatsächlich. Also kann sich die Welt einen Weltkrieg... Also Kriege würde es bis dahin definitiv geben, aber werden wir einen Weltkrieg haben? Aber ich bin kritischer als damals. Damals dachte ich, das ist ein festgesetztes Datum. So doof ist keiner mehr. Ja, aber, also wir können mal gucken. Ja, vielleicht will Trump ja auch einen dritten Weltkrieg, weil die ersten zwei waren ja so beautiful. Ja, wir brauchen mehr beautiful World Wars. Genau, ich habe auch mal ausgerechnet, wann Folge 100 ist vom Schaumbad. 100 Jahre Schaumbad. Im Januar 2025. Januar. Ja. Da müssen wir echt ein bisschen weiter arbeiten. Also vielleicht machen wir auch tatsächlich ab nächsten Jahr, wenn alles wieder total normal ist und gute Laune überall und man kann sich frei bewegen. Nächstes Jahr ist gute Laune überall. Da bin ich mir dann ganz sicher. Dann wir ein paar mehr Folgen machen, weil wir wollen ja die 100. Folge in Kanada aufnehmen. Und kein Mensch auf der ganzen Welt will würde im Januar nach Kanada. Irgendwo, Kanada. Oder Nordkanada irgendwo, weißt du, wo wir wirklich so einfrieren. Und so bibbernd aus dem Wohnmobil senden und dann so, Heizung ist gerade kaputt gegangen. Klapper, aber Peter sagt, ich muss 2 Wochen warten, bis wir dann entscheiden, ob wir nochmal eine Heizung kaufen. Weil es geht ja auch so, wir sind noch am Leben, ich habe keine Zehen mehr, mein Penis ist nicht mehr da. Aber ich glaube, dann wärst du ganz schnell, weil du deine wunderschönen Füße, deine samtweichen Füße retten wolltest. Also wenn die erste... Ja, Heizung. Ich bin auch sehr intolerant. Okay. Punkt. Aber ich bin auch sehr intolerant gegen Kälte. Ah, okay. Also ich habe im August hier sogar schon mal die Heizung angemacht in meinem Bad, weil ich gefroren habe und weil ich ein schlechter Mensch bin. Ja, aber man muss sich auch wohlfühlen, um Gutes tun zu können. Und du tust ja viel Gutes. Ja. Ich mache den ganzen Tag gute Sachen. Ja. Spenden. Ja. Und so. Die Christoph-Sonntag-Stiftung pushen. Christoph-Sonntag-Stiftung, ja. Genau, die Folge. Ich habe noch eine Polizeistory. Okay, jetzt haben wir das Quiz einfach so übergangen. War die Antwort wirklich 5? Ja. Okay, cool. Nee, dann brauchen wir die Frage auch nicht. Dann macht noch die Polizei. Komm, oh ja, cool. Eine Cop-Story am Ende. Tatütata, Alter. Da, da, da, da. Da, da. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? Okay. What you gonna do when they come for you? Okay, Cops. Moment mal. Jetzt hatten wir ja schon fast einen Abbinder für die neue Rubrik. Das Schaumbad. Cops. Ich bin gestern zum Friseur gefahren. Illegal. Ja, ja. Und wurde verhaftet. Ja, cool. Nee, erzähl einfach. Deshalb ist diese Scheibe. Nee, ich bin gestern zum Friseur und auf dem Weg zum Friseur sind 4 Bullenautos an mir vorbei geballert. Mit Tatütata, mit quietschenden Reifen auf der Kreuzung Schwab-Bebelstraße. Und du warst auf dem Fahrrad? Ich war auf dem Fahrrad, auf dem Bürgersteig, ich war in Sicherheit, habe mir gesagt und dachte, ja, hier ist richtig was los, wenn 4 Autos schon ballern. Ja. Ich meine, hier ist die ganze Zeit Tatütata, Großstadt, ja, klar. Urban Life, Motherfuckers, ja, you know that. Es gibt nichts Urbaneres als in Stuttgarter Westen. Nope, ja. Never ever, in Stuttgart nowhere in the world. In Stuttgart wahrscheinlich schon, obwohl der Süden ist der neue Westen, aber egal. Ja. Also war schon selbst für so einen abgebrühten Motherfucker wie mich, der in einer Großstadt aufgewachsen ist, ja, war es schon krass. Okay. Dann gehe ich zum Roll so ein bisschen weiter die Straße runter, bis zu meinem Friseur. Dann standen diese 4 Bullenautos vor meinem Friseur. Ah, vor dem Laden? Ja. Okay. Also recht enge Straße, alles dicht. Überall 8 Cops, also 4 Autos mit jeweils 2 Cops standen vor meinem Friseur rum. Und dann dachte ich, holy fuck, was ist hier los? Bin dann so hingegangen, weil ich hatte einen Termin um 4 und es war 3:58. Ja, dachte, was machen wir da? Also, ja, was macht man da? Was macht man da? Und Scheiße, Mann. Ich wollte auch nicht so ein Ekel. Also in den USA wärst du weggeblieben, aber in Deutschland ist natürlich so, okay, da stehen jetzt Bullen, aber ich habe einen Termin um 4. Also wäre ich nicht weiß, wäre ich auch nicht hingegangen. Ja. Ich bin dann hingegangen. Und also sonst mag ich sowas überhaupt nicht. Ja. Gaffen oder zu so Events hingehen und dann fragen, was ist da los? Sagen Sie mal, warum sind Sie hier? Ich entferne mich da normalerweise schnell. Ja. Aber ich hatte ja einen Termin. Ja. Sowas nehme ich sehr ernst. Ja. Und habe dann gesagt, Leute, ich habe jetzt hier einen Termin. Ist der Friseur geschlossen oder so? Und dann die Friseurfrau, die hat mich gehört. So, nein, alles gut. Kommen Sie rein. Da war da nichts. Da war so ein Typ. Der hat, irgend so ein verwirrter alter Mann hat wohl den Scheibenwischer abgebrochen von einem Auto vor dem Friseur. Ja. Okay. Und diese Friseur-Ladies haben... Das Baden-Württemberg, das ist Stuttgart. Diese Friseur-Ladies ein alter, verwirrter Mann bricht einen Scheibenwischer ab. Also das war auch das erste Mal in einem Friseur, dass ich ein Gespräch angefangen habe dann. Also weil es mich selber interessiert. Ich habe dann gefragt, was war denn da los, als wir dann saßen. Und also das war irgendwie dieser Mann... War so ein verwirrter Mann. Also wirklich sehr alt, sehr verwirrt, sehr besoffen oder auf irgendwas drauf, hat sich an irgendeinem Auto zu schaffen gemacht. Und die Dame vom Friseur, die auch meine Haare dann geschnitten hat, hat dann gesagt, hat ihn gebeten, das zu lassen. So, und der hat irgendwie geantwortet, nein, bla bla bla. War jetzt nicht übermäßig aggressiv, aber hat weiter an dem Auto rumgemacht. Ja. Und dann haben sie gesagt, wenn sie nicht aufhören, dann rufe ich die Polizei. Ja. Und dann hat sie halt die Polizei gerufen. Und dann kamen aber 4 Autos mit Tatütata und Maschinengewehren. Und haben sie den Typ direkt niedergeprügelt. Ehrlich? Ja, also halt ziemlich hart gepackt und halt, dass er aufhört. Und dann tat es der total leid, meiner Friseurin. Weil das wollte sie natürlich nicht, dass dieser Mann weggekloppt wird von den Cops. Ja, und in Zukunft ruft sie nicht mehr an, wenn eine Sachbeschädigung. Das heißt also ganz verhältnismäßig. Genau. Kleiner Tipp an unsere Hörer unter den Cops. Wir haben ja sehr viele Cops als Hörer. Ja. Wegen unserer Rubrik Bad Boys, what you gonna do? Das Schaumbad, Cops. Also kleiner Tipp an euch. Verhältnismäßigkeit. Na gut, die hat es ja eigentlich schon alles richtig gemacht. Die hat gesagt, ich rufe. Also, man sollte schon die Polizei rufen. Nee, sie hat alles richtig gemacht, aber Tipp an unsere Hörer unter den Cops. Achso, die Cops, ja. Genau, Verhältnismäßigkeit. Die gute Frau hat angerufen, weil da jemand ein Auto beschädigt hat. Dann kann man auch mal erstmal schauen und reden. Er hatte keine zwei Pistolen in der Hand und hat wahllos auf Leute geschossen. Ja, wahrscheinlich nicht, ja. Oder hat geschrien, ich mache euch alle fertig oder so. Okay, dass die da dann zu viert angekarrt kommen, weiß man auch nicht. Also du kriegst nur den Anruf, hier ist ein Mann, der ist verwirrt, ja, nicht also ansprechbar, dann die düsen die halt los. Genau, also die mit mehr kommen, ist ja auch okay, aber dass sie den dann so tun, als wäre eine Gefahr für die komplette Umwelt, ist halt einfach unverhältnismäßig. Deswegen, weil wir so viele Cops unter den Hörern haben, einfach nochmal... Ihr werdet viel angefeindet, aber häufig werdet ihr auch angefeindet, weil ihr auch anfeindet. Also hört auf anzufeinden. Muss keiner irgendwen anfeinden. Hören wir einfach mal, das ist doch ein schönes, wir hören jetzt mal einfach, wir beherrschen uns jetzt mal einfach alle und feinden uns einfach mal nicht mehr ständig an, verdammt nochmal. Genau, auch nicht die scheiß Bullen. Keiner feindet mehr irgendwen an. So, Feierabend. Außer die scheiß Bullen, wenn sie Wichser sind. Wenn sie dich anfeinden. Also jetzt feindet hier. Feindet euch mal mehr an mit Wichsern. Nee, das finde ich ein schönes Schlusswort. Meine Botschaft war anders, aber ist egal. Ihr könnt es euch aussuchen. Das ist nämlich das Schöne an unserer progressiven So oder so werdet Welt. Ihr von Horst Seehofer geghostet werden. Genau, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr werdet vom Heimatkanzler geghostet. Lasst 15.000 Menschen irgendwo sterben. Ist scheißegal, der Innenminister, für den ist das cool. Ja, weil er wird euch einfach nur ghosten. Ja. Ja. Und nicht so schön wie in dem Film mit Töpferscheibe, sondern... Aber das heute ist er aus dem Knick gegangen. Was wäre schlimmer? Geghostet werden von Horst Seehofer oder du töpferst und er kommt hinter dir und nimmt deine Hände und töpfert mit dir zusammen? Also jetzt aus privater Perspektive würde ich sagen, Horst Seehofer soll sich einfach nicht bei mir melden. Ja. Also ich werde von Horst Seehofer geghostet, ist mir lieber, als ich werde... erotisch getöpfert geghostet, also ghost ignoriert lieber als ghost film, obwohl ich den Film auch nie gesehen habe, aber man kennt die Szene. Ja, sagen wir, du bist eine leitende Person bei irgendeiner NGO wie, sagen wir, Amnesty oder so. Dann hast du die Wahl, entweder du sagst dem Innenministerium, ey, nimmt mal bitte Flüchtlinge auf, weil hier ist jetzt einfach nicht mehr bewohnbar für die. War es vorher ja auch nicht, aber gar nicht mehr. Genau, entweder das, dann hast du die Wahl, er ghostet dich und macht nichts. Oder er töpfert mit dir eine Runde und dann nimmt er sie auf. Würdest du mit Horst Seehofer töpfern, um 15.000 Menschen eine bessere Zukunft zu ermöglichen? Was für eine schwachsinnige Frage. Ja, aber die Antwort ist leicht. Ich würde mir einen antrinken und dann würde ich mit Horst auf Seehofer einen. Auf jeden Fall, Alter. Ja, ich kann 15.000 Menschen, ich würde es sogar nicht machen. Ich würde seinen fucking Schwanz lutschen. Ja. Okay, cool. Nee, komm, also wenn dir sowas jemand sagt, wenn du die Wahl hast, dann musst du es tun. Das Traurige in unserer Welt ist doch einfach, dass wir darüber überlegen müssen, Welt. Horst Seehofer dazu zu bringen, einfach mal eine humanitäre Aktion zu machen, die er eigentlich eh machen sollte. Ja. Und genau. Ohne seinen das Schwanz halt lutschen so, zu dürfen. Das ist halt auch nicht so Andy Scheuer lustig, hahaha, der hat wieder total viel Geld verbummelt, weil er einfach ein komischer Minister ist, sondern das ist halt einfach aus humanitären Gründen einfach eine ganz andere. Das sind wir die Andy Scheuer-Nummer. Das ist halt schon eigentlich die Donald Trump-Nummer. Nur dass Horst Seehofer nicht so lustig ist wie Donald Trump. Stimmt. Also er wollte nie Grönland kaufen. Horst Seehofer ist der schlechtere Donald Trump. Genau. Aber nicht ganz so ein Nazi. Also schon ein ziemlich schlimmer Nazi, aber nicht Donald Trump. Nee, er ist eher so der. Er ist eher so George Bush. Der ist so der George Bush. Ja. Und George Bush ist ja im Verhältnis zu Donald Trump wirklich so. Ja. Das ist wie Lindner und AfD. Also das, genau. Die AfD, die FDP wünscht man sich zurück, also als die AfD. Seehofer verhält sich zu Trump wie Lindner zu Gauland. Ja. Ja. Ja, genau. Genau. Ja, also auch so ungefähr. Ja. Das war euer Kategorien-Podcast. Die Welt ganz einfach in Schubladen. Das Schaumbad. Genau. Die Schubladen. Schubladen-Podcast 3. Schubladen-Podcast Nummer 3 in unserer 48. oder 49. Folge wahrscheinlich. Ja. Wir sollten uns vorher mal die Folgennummern. Ja, ach, das interessiert auch kein Schwein. Jetzt ist auch eh keiner mehr da. In eurem Kopf läuft jetzt schon eine Melodie ab, die uns verabschiedet. Wir haben uns schon vor ungefähr 30 Minuten verabschiedet mental. Vor 62 Minuten haben wir ungefähr die Verabschiedung eingeleitet. Genau. Und dann machen wir das jetzt nochmal. Also die nächsten 60 Minuten reden wir nur noch über Verabschiedung. Also ihr seht ja auf eurem Spotify, dass es noch 60 Minuten geht, die Folge. Wir reden jetzt nur noch über Verabschiedung, deshalb könnt ihr auch jetzt abschalten. Selbstreferenziell einfach auch tatsächlich die ganze Zeit. Also wie sagen wir heute Tschüss? Wir hatten ernste Themen, wir hatten Kapitalismuskritik mit drin. Mhm. Ich glaube, Oralsex mit Horst Seehofer. Ja, ich glaube, ein paar Leute halten dich auch, vielleicht ein, zwei halten dich auch für Nazi, weil du bei Hitler wieder gemacht hast. Und ansonsten ist halt jetzt die Frage, wie verabschieden wir uns? Sagen wir einfach, wenn wir jetzt einfach Tschüss sagen. Ja, warte, ich mach's. Tschüss. Ja, nee, so lasse ich dich dann nicht raus. Ich finde Podcasts super nervig, die ich höre. Und ich höre die letzte Zeit, weil ich sehr viel spazieren gehe, sehr viele Podcasts. Wenn du denkst, der ist doch jetzt fast zu Ende und dann kommt nochmal so ein Gesülze und du wirklich einfach zum nächsten interessanten Podcast gehen willst, aber tatsächlich noch an diesen einen Podcast, wie jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die gerade wahrscheinlich einfach nur apathisch auf einem Stuhl in ihrem Raum sitzen, ohne Licht, weinen, weil du den Tipp gegeben hast, keine neue Lampe zu kaufen, in einem dunklen Raum sitzen und einfach nur unser Podcast hören und denken, jetzt würde ich gerne echt nochmal einen guten Podcast hören, was weiß ich für einen. Nee, da kommt tja, jetzt, liebe Freunde, ja. Ihr hättet jetzt gedacht, wir machen Werbung für einen anderen Podcast. Nee, machen wir nicht. Hört einfach nochmal alle unsere Folgen von vorne. Wir haben ja auch viel zu viele Gäste mittlerweile, die jetzt mittlerweile eigene Podcasts haben. Von daher wird jetzt aufgehört mit Podcast-Troppen. Vielleicht machen wir das nochmal. Ja. Wenn ihr uns beleidigt, beleidigen wir euch auch. Also, sollen wir jetzt nochmal zu diesem Schritt zurückgehen? Ich glaube, das waren die schlimmsten 10 Minuten Schaumbad jetzt ever. Peter löst euch jetzt mit einem ganz einfachen Wort. Mit mehreren Buchstaben. Eine Silbe. Jetzt kommt's. Tschüss.